Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Sex in alternativen Beziehungsformen, und das war ganz lange unsere All-Time-Favorite-Folge, also wenn man auf HörerInnen-Zahlen und Starts und Streams und so guckt, so lange, bis die Folge zu Beziehungsanarchie rausgekommen ist. Das ist ja eine spätere, ich glaube so über 30, und wir sind jetzt erstmal bei Folge 6, und ich bin sehr gespannt, was wir da gesagt haben zu unserem Sexleben. Vielleicht noch eine interessante Anekdote. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir in dieser Folge ziemlich offen über unser Sexleben gesprochen, und wir hatten ja nie ein Problem damit, unser Privatleben so ein bisschen auszubreiten, aber was Jeannie mir dann vorgeworfen hatte, mal mit den Videos, die ich produziere, dass ich unser Privatleben ausbreiten würde, das habe ich nicht so ganz verstanden und verstehe es jetzt auch immer noch nicht, denn wir haben in dem Podcast ja auch ziemlich viel von uns erzählt. Aber ich bin gespannt, was wir da alles erzählt haben. Hören wir mal rein. Gerade penetrativen Sex, dass da so ein Drang herrscht, haben viele Männer verinnerlicht. Und ich stehe eigentlich gar nicht so extrem auf penetrativen Sex, also zumindest nicht vaginal. Also ich finde es ganz schön und auch gut, aber es gibt Dinge, die ich viel lieber mache, zum Beispiel Blasen oder zum Beispiel Analsex. Ja, also ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht mit meiner Vorahnung, dass wir da sehr offen über unser Sexleben sprechen. Ich habe da vorher darüber gesprochen, dass ich mal Erektionsprobleme hatte und man die gut behandeln lassen kann. Jeannie spricht jetzt über ihre Vorlieben. Und im Endeffekt ging es aber darum zu debattieren, was Sex überhaupt ist. Und eine sehr gute Definition, was Sex ist, habe ich mal gehört. Die geht nämlich, Sex ist etwas, was eine oder mehrere Personen machen, wobei mindestens eine der beteiligten Personen Lust empfindet. Und das finde ich eine ziemlich coole Definition. Ich glaube, dass ich nicht die einzige Frau bin, die nicht den größten Genuss beim penetrativen Sex hat. Also das nicht das Allerbeste von, wenn es um Sex geht, ist. Das stimmt auf jeden Fall, aber so unterschiedlich Menschen sind, so unterschiedlich ist auch Sexualität, und es gibt von bis alles. Das heißt, ich habe so viele Menschen, so viele Frauen gefragt, so, worauf stehst du denn beim Sex oder welche Art von Sex magst du am liebsten? Und ich habe, glaube ich, nur unterschiedliche Antworten bekommen. Ja, man kann auch Sex ohne Menschen haben, also wenn man sich selbst befriedigt. Kann Sex mit sich selbst haben. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist nicht dasselbe. Also ich glaube, wenn man Sex mit anderen Menschen hat, dann ist da diese Nähekomponente und dieses Nähe und Zuwendung vielleicht einfach noch dabei, die ja jeder braucht. Also ich glaube, es gibt niemanden, der nicht hin und wieder mal das Bedürfnis nach Nähe und anderen Menschen hat. Und da bin ich mittlerweile schlauer, denn das habe ich früher auch gedacht. Aber es gibt sowohl asexuelle als auch aromantische Menschen, als auch beides zusammen. Und es kann natürlich sein, dass jemand sagt, ich fühle mich wohl unter Menschen, aber ich möchte Sex nur mit mir selber haben. Nur dann bin ich befriedigt, bin ich zufrieden. Ich habe kein Interesse daran, Sex, Nähe, Zuwendung mit anderen Personen zu haben. Und es ist völlig in Ordnung. Sexualität ist so unterschiedlich, wie Menschen unterschiedlich sind. Ein Satz, den ich oft gehört habe, ist, Sex ist mir nicht so wichtig in der Beziehung. Und zwar vor allem von Frauen. Also, dass andere Dinge wichtiger sind. Und die Frage ist jetzt, was ist denn wichtiger als ein Grundbedürfnis? Ich würde Sex schon als Grundbedürfnis sehen. Oder wie du sagst, Sex in Kombination mit Nähe zum Beispiel. Wir sind ja soziale Wesen. Und da würde ich es auf eine Stelle mit Essen und Schlafen stellen tatsächlich. Fun Fact, ich kannte damals auch schon eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, Essen ist mir nicht so wichtig und manchmal vergesse ich Essen, und sowas wie, wenn ich es nicht tun müsste, um zu überleben, würde ich vielleicht einfach gar nicht essen. Und für mich ist das auch völlig abwegig, weil ich Essen einfach großartig finde, aber ich kann mir vorstellen, dass es genauso gut Menschen gibt, die sagen, Sex ist mir nicht so wichtig. Also so nicht so unwichtig, dass ich gar keinen haben will. Oder ich bin auch nicht asexuell, aber ich denke einfach nicht so häufig dran. Ich glaube, das gibt's schon. Ich glaube, kann echt schwierig werden, wenn man jetzt in einer monogamen Beziehung ist und man so ein ganz unterschiedliches Bedürfnis an Sex hat. Was natürlich großartig ist, wenn man dann eine alternative Beziehungsform lebt, weil dann kann jeder so viel oder so wenig Sex haben, wie er möchte. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Erstens mal bedingen sich Partnerschaften und Sex ja teilweise gegenseitig. Also wenn ich Lust auf Sex habe, dann kann es natürlich sein, dass ich einfach nur Lust auf Sex habe. Aber meistens ist es ja so, dass ich Lust auf eine bestimmte Art von Sex habe, mit einer bestimmten Person vielleicht oder mit einem bestimmten Personenkreis. Und dass ich nicht einfach nehme, wer halt gerade da ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es einen auch ganz schön unter Druck setzen kann, wenn man zum Beispiel gerade die Beziehung geöffnet hat und merkt, okay, ich möchte mehr Sex als meine Partnerin. So, ich suche jetzt mal Menschen, mit denen ich Sex haben kann und dann niemanden findet. Wenn es dann nicht irgendwie gleich klappt oder so, dann kann das die Frustration eigentlich eher noch erhöhen. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, weil dann erstens mal kann man Menschen auch so objektifizieren. So, ich suche jemanden zum Sex. Natürlich kann man das machen, aber in erster Linie geht es erstmal um den Menschen, den ich da treffe. Und natürlich kann das auch total ernüchternd sein, wenn man merkt, dass man sich das vielleicht ganz anders vorgestellt hat. Also alternative Beziehungsformen sind nicht die Lösung dafür, wenn man Sexprobleme oder unterschiedliche Sexbedürfnisse in seiner Beziehung hat. Ich denke, bei Sex oder habe lange bei Sex immer erstmal an Dr. Sommer gedacht, weil das für viele Leute der erste Berührungspunkt mit irgendwie so mit sexuellen Themen ist. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, was mir Dr. Sommer alles beigebracht hat über Sex, dann bin ich da wirklich dankbar für. Ich glaube, das kann man gar nicht überschätzen, wie das bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Leuten aus meiner Generation war, dass wir immer noch nicht die Sexualaufklärung bekommen haben, die Menschen eigentlich bekommen sollten. Wir haben das in der Schule natürlich immer mal kurz gemacht, aber so richtig darauf vorbereitet wurden wir nicht, auch von unseren Eltern nicht. Und ein Internet oder so gab es zu dieser Zeit noch nicht. Das kam gerade erst so auf. Wir waren quasi gerade dieser Gap zwischen wir werden gar nicht aufgeklärt und wir klären uns im Internet selber auf. Und Dr. Sommer hat sehr viel dazu beigetragen, mir eine möglichst natürliche Sicht auf Sexualität beizubringen, bevor ich selbst das erste Mal Sex hatte. Es gibt ja ein stärkeres oder ein weniger stärkeres oder gar kein Bedürfnis nach Sex oder Kommunikation darüber. Aber wenn ich sage, ich habe irgendeinen äußeren Einfluss oder einen Glauben, der mich davon abhält, dann weiß ich nicht, ob ich das so als so gesund sehen würde. Mhm. Gerade bei Glauben sehe ich das mittlerweile anders. Ich glaube, ich bin ziemlich viel toleranter geworden, was das angeht. Das heißt nicht, dass ich es unbedingt verstehe, wenn Leute sagen, sie möchten keinen Sex haben aufgrund ihres Glaubens oder keinen Sex vor der Ehe aufgrund ihres Glaubens, aber ich kann es hinnehmen, weil ich mir vorstellen kann, dass Glauben den Menschen sehr, sehr viel gibt und dass man bereit ist dafür, Dinge in Kauf zu nehmen vielleicht, die einem im Endeffekt dann doch etwas geben, obwohl sie erstmal einen Aufwand darstellen. Und das kann ja mit Sex genauso sein. Also im Prinzip können alle Menschen mit ihrer Sexualität tun und lassen, was sie möchten, solange sie niemand anderen negativ beeinträchtigen. Und da gehört natürlich auch dazu, sich selbst diese Sexualität vorzuenthalten. Aus welchen Gründen auch immer. Weil Essen ist ja auch was Leidenschaftliches, was man genießt und was man gerne tut. Und da spricht man sehr ausschweifend drüber. Aber warum tut man das nicht über Sex? Weil man Sex keine Priorität einräumt. Vielleicht, weil man Angst hat, dafür verurteilt zu werden, wenn man Sex Priorität einräumt. Sex wird immer noch als Freizeitvergnügen gesehen und hat deswegen in unserer Leistungsgesellschaft offensichtlich keine Priorität verdient. Und das ist schade, weil das aus dem gleichen Grund räumen wir Pausen oder Urlaub oder so keine Priorität ein, weil wir das Gefühl haben, ja, ohne das geht's ja auch. Und dann arbeiten wir uns in Burnout. Und das ist ja Quatsch eigentlich. Wir sollten Sex genauso viel Priorität einräumen, wie mal Pause zu machen oder mal Nein zu sagen. Ich glaube, das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Weil ich nämlich in dem Fall, also ein halbes Jahr früher oder so, hatte ich die Erfahrung gemacht, dass meine Partnerin was mit jemand anderem gemacht hat, das, auf das ich auch stehe. Und das hat mich getroffen. Aber wenn ich jetzt an was denke, auf das ich überhaupt nicht stehe, dann denke ich eher so, okay, ja, cool, super, dann brauche ich das nicht machen. Das ist doch irgendwie schön. Jeannie hat vorher von BDSM erzählt und dass ihr Partner nicht drauf stand und es aber trotzdem komisch fand, wenn sie verhauen worden ist und dann nach Hause gekommen ist. Aber ich glaube, wenn ich versuche, das mit meiner Erfahrung zu vergleichen, verkenne ich da einen Punkt, nämlich die Fähigkeit des oder der Partnerin, sich in den oder der anderen hineinzuversetzen. In der Hinsicht, was ihr oder ihm Lust bereitet. Wenn ich mir nämlich vorstelle, vielleicht als Mensch, der in der Hinsicht BDSM gar keine Erfahrung hat, wenn ich mir vorstelle, dass meine Partnerin sich verhauen lässt und dabei auch noch Lust empfindet, dann ist diese Connection sehr, sehr schwer zu machen. Und ich glaube, da mangelt es daran auch so ein bisschen an Aufklärung und das Thema BDSM, Sex allgemein, aber vor allem BDSM, in die gesellschaftliche Mitte zu rücken. Ich kriege manchmal auch schon komische Blicke, wenn ich darüber spreche, wie viel Sex wir haben. Obwohl ich manchmal denke, wir haben gar nicht so viel Sex. Und dann gucken mich andere an und sage ich, ja, schon. Und dann interessant, dass sich an der Stelle schon die unterschiedlichen Sichtweisen der Quantität von Sex zeigen. Ich habe ja in einer der vorherigen Folgen schon mal erwähnt, dass Jeannie und ich zum Ende unserer Beziehung eine große Diskrepanz darüber hatten, wie viel Sex wir hatten. Und ich meinte so, wir haben voll wenig Sex. Und sie meinte so, nee, wir haben nicht wenig Sex. Und ich habe das dann quasi in die Strichliste geführt und habe dann gesagt, so ey, wir doch, guck hier, wir haben wenig Sex und mir ist es zu wenig. Und sie meinte dann in dem Fall, dass es genug ist. Und das war nicht immer so. Das war auch mal andersrum. Aber so kann sich das ändern und so subjektiv ist das. Ich weiß, es geht voll ab vom Polythema, aber ich muss nochmal über was anderes sprechen. Und zwar gesellschaftliche Anerkennung von verschiedenen Fetischen finde ich auch total spannend. Also warum ist es total okay zu sagen, ich mag gerne Sex, keine Ahnung, im Doggy-Style, aber warum ist es überhaupt nicht okay, wenn man sagt, oder nicht so, warum lässt es die Leute aufschrecken, wenn man sagt zum Beispiel, ich stehe, keine Ahnung, auf Füße lecken oder so. Warum wird das nicht einfach als lustvoll, also als für die Person lustvoll hingenommen? Also warum werden da solche Unterschiede gemacht? Im Endeffekt ist das genau das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass man vielleicht in dieser Gesellschaft nur dazu erzogen wird, bis zu einem gewissen Grad empathisch zu sein. Und alles, was darüber hinausgeht, können wir uns einfach nicht so sehr als lustvoll vorstellen. Ich glaube, wenn man sich nicht reinversetzen kann, also es ist schwierig, da so empathisch zu sein. Mhm. Also ich weiß noch, dass wir mal in einem Forum gelesen haben von einem Typ, der darauf steht, so Gummienten anzufassen. Und er hat, glaube ich, 3.500 Gummienten zu Hause. Ich finde das so witzig und cool irgendwie. Und das fand ich auch total witzig. Aber es fällt mir halt schwer, mich da rein zu versetzen, weil ich halt an Gummienten jetzt nicht so viel finde. Ich freue mich natürlich für ihn, dass es ihn so antörnt. Aber ich glaube, dieses nicht reinversetzen können, zum Beispiel, wenn jemand gar nicht auf Erniedrigung steht oder auf BDSM allgemein und es dann erzählt bekommt und gleichzeitig mit dieser gesellschaftlichen Tabuisierung, die führt vielleicht zu dieser ablehnenden Haltung. Okay, so klug war ich damals scheinbar auch schon, dass ich genau das Gleiche damals schon gesagt habe wie heute. Und zweitens mal glaube ich auch, weil viele Leute schlechte Erfahrungen damit machen, die aus dem Bild, das uns Pornos von Analsex vermitteln, herkommen. Nämlich, wenn man ein Porno sieht, dann ist es immer so, ja, ich mach mal meistens nicht mal Gleitgel, sondern einfach so blub drin. Ich musste gerade so lachen, als ich mir das angehört habe, weil diese Folge ist echt ziemlich schön. Wir reden da wirklich sehr, sehr offen über alles und hört sie euch unbedingt nochmal an, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Es sind vieles, viele schlaue Sachen drin. Ja, ich glaube, dieses ganze Bodyshaming-Ding, gerade auch wenn es um Pornografie geht, ist echt immer noch ganz schön groß. Also da werden ja Menschen abgebildet, die nicht so aussehen wie echte Menschen. Schon krass, dass wir erst sagen, Bodyshaming ist scheiße und dann behauptet Jeannie, da werden Menschen abgebildet, die nicht aussehen wie Menschen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Viele Frauen sind einfach operiert. Die haben immer diese mega gemachten Titten. Ganz furchtbar. Und ich bin da auch nicht besser. Wir reden darüber, dass Bodyshaming voll scheiße ist und dann machen wir es selber. Das geht irgendwie nicht. Man muss da zwei Dinge unterscheiden. Erstens mal ist es total in Ordnung, wenn man Lust hat, seine Brüste machen zu lassen oder seine Lippen aufspritzen zu lassen oder was weiß ich für Körpermodifikationen vorzunehmen. Es ist alles in Ordnung. Die zweite Sache, die man davon unterscheiden muss, ist aber, was wird in Medien, zum Beispiel in Pornografie, für ein Bild vermittelt? Und wenn da eben eine sehr einseitige Darstellung erfolgt, nämlich sehr viele Menschen bestimmte Körpermodifikationen, zum Beispiel große Brüste haben, dann wird dem Zuschauer oder der Zuschauerin vermittelt, das sei normal. Und das ist dann wieder ein Problem. Also das Problem liegt nicht an den einzelnen Menschen, die da mitspielen, sondern an der Auswahl der Menschen. Und dafür sind Produzenten und ProduzentInnen verantwortlich. Aber was waren denn deine Erfahrungen damit? Dass mit Sex, mit mehreren? Nee, ich meine jetzt mit dem Polymertreffen, was die Leute da erzählt haben. Ja, das ist... Probleme gibt, dass sich einer ausgeschlossen fühlt zum Beispiel. Ah ja, ja. Während des Sexes oder ich weiß gar nicht, was sie noch erzählt haben. Ich dachte nur halt die ganze Zeit, nee, habe ich nicht das Problem, habe ich auch nicht irgendwie. Oder dass man sich vergleicht von der Qualität seines Aussehens und der Qualität des Sex, was man macht. Ich glaube, wir sprechen beide aus einer ziemlich privilegierten Position heraus, wenn wir sagen, dass wir nie ein Problem mit Sex mit mehreren Menschen hatten, dass wir uns zum Beispiel nie unwohl gefühlt haben oder so. Das können, glaube ich, die meisten Menschen nicht von sich behaupten. Und für die meisten Menschen ist es einfach eine ungewohnte Situation, weil sie beigebracht bekommen haben, dass Sex was sehr Intimes ist, was man nur mit einer Person teilt. Und ich glaube, so wie wir darüber sprechen, könnte ich mir vorstellen, dass es bei vielen Menschen ankommt, dass es unnatürlich ist, wenn man sich ziert bei Sex mit mehreren oder Sex mit mehreren Menschen zu haben oder erstmal Issues mit seinem eigenen Körper zu haben oder sich zu vergleichen. Also es ist kein Zieren, sondern es ist normal, dass man mit sich selbst unsicher ist, vor allem im Kontext von einer Orgie. Ja, dass man sich, ich glaube, vergleichen ist grundsätzlich ziemlich schlecht, aber auch so ankonditioniert. Ui, das ist auch so ein Satz, den wir ständig reproduziert haben, dass man sich nicht vergleichen sollte. Und es ist ja auch so einfach, weil man ihn überall liest auf diesen Instagram-Bildern mit Bäumen im Hintergrund. So, vergleichen ist schlecht, vergleich dich nicht. Doch, wir vergleichen uns alle. Und es gibt auch beim Vergleichen ein richtiges Maß. Denn ohne Vergleich können wir nicht sein. Wir können uns nur im Gegensatz zu anderen Menschen selbst einordnen. Und es muss kein Vergleich auf äußerlichen Kriterien oder von gut schlecht sein, sondern es kann auch einfach nur ein Vergleich sein, ich bin in der Hinsicht anders. Das reicht schon. Sich selbst aufzuerlegen, dass man sich gar nicht vergleicht, ist nicht zu schaffen. Gesellschaftlich anerkannt wird, dass das eine Priorität im Leben ist. Also wie macht man das? Naja, auf jeden Fall, indem man darüber spricht und indem man, ich glaube, es ist total wichtig, sich auch mal trauen, sich verletzlich zu machen. Also auch mal mit Leuten über Sex sprechen, mit denen man das sonst vielleicht nicht tut. Ja, aber du weißt nicht, was die andere Person vielleicht für Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht fällt es der anderen Person nicht nur in Anführungsstrichen schwer über Sex zu reden, weil sie vielleicht keine sehr offene Erziehung genossen hat oder das nie Thema war oder sie einfach schüchtern ist, sondern vielleicht hat sie auch missbräuchliche Erfahrungen gemacht, sexualisierte Gewalt oder Ähnliches. Und deswegen ist auch da, wenn man über Sex sprechen möchte, Konsens einzuholen. Also es tut niemandem weh zu fragen so, hey, ist es okay, wenn ich mal ein sexuelles Thema anspreche oder fühlst du dich damit unangenehm? Und dann kann man das einfach so in Erfahrung bringen. Man muss niemanden damit überrumpeln. Das ist nicht Ziel des Ganzen. Können wir mal eine Folge machen, indem wir uns eine Zeitschrift kaufen, eine Frauenzeitschrift und die Artikel auseinandernehmen? Das finde ich, glaube ich, großartig. Das machen wir, ja, auf jeden Fall. Das passt auch sehr gut in die Folge Privilegien, glaube ich. Ja, ja. Also ihr merkt, wir haben viele Folgen noch geplant. Wir haben zwar viele von den Folgen, die wir immer mal wieder angesprochen haben, gemacht, aber wir haben uns leider keine Frauenzeitschrift oder Männerzeitschrift gekauft und die auseinandergenommen. Aber dafür, was wir doch gemacht haben, ist ja konstruktiver Krawall. Das ist ja auch so ähnlich. Und damit endet diese Folge auch mit dem Ausblick auf die nächste. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was die nächste ist. Vielleicht ist es sogar schon konstruktiver Krawall. Naja, werdet ihr dann nächste Woche sehen. Und wie ich schon gesagt habe, die Originalfolge über Sex in alternativen Beziehungsformen ist eine echt gute Folge und an eurer Stelle würde ich es mir nochmal anhören. Das war's von mir für diese Woche. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie euch die Folge gefallen hat und ob ihr vielleicht noch andere Sachen gemerkt habt in der Originalfolge, die ihr gerne kommentieren würdet. Folgt mir auf Instagram, mental.anarchy, und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Stay tuned und bis dahin.